Hallo Leute, guten Morgen oder guten Abend. Dieses Mal wollte ich sprechen über wirtschaftliche Rollen im Jahr 2021, vor allem für die personalen Finanzen. Ich denke, es wird ein besseres Jahr. Absolut ein besseres Jahr. Wir müssen die Erholung ab Januar 2021 planen. Und jetzt mit der Projektion beginnen. Und jetzt. Corona, es hat viel gekostet im Leben und in Geld. Es ist Zeit, sich zu erholen. Die Impfstoffe sind fertig, bis auf eine gewisse Sturheit in der dritten Welt muss die Impfung schnell erfolgen. Viel Glück für alles, eine glückliche San Silvester und eine glückliche neues Jahr, das Wahnsinn, ein und das Wahnsinn. Dankeschön, auf Wiedersehen.